Erster Jeremia war noch im Gefängnis. Gott sprach zum zweiten Mal mit ihm. Zweiter Gott hat die Erde gemacht. Sein Name ist Jahwe. Er tut, was er plant. Dritter, ruf mich an. Ich antworte dir. Ich zeige dir große und neue Dinge. Vierter, Gott spricht über die Häuser in Jerusalem. Die Häuser der Könige sind kaputt. Feinde haben sie zerstört. Fünfter, Männer kämpfen gegen die Feinde. Viele Menschen sterben. Gott ist böse über die schlechten Taten. Sechster, aber ich mache die Stadt wieder gesund. Ich gebe den Menschen Frieden und Sicherheit. Siebter, ich bringe mein Volk zurück. Juda und Israel werden wieder stark. Es wird wie früher. Achter, ich wasche ihre Sünden weg. Sie haben Fehler gemacht. Ich vergebe ihnen alles. Neunter, alle Völker sehen das Gute. Sie freuen sich über Jerusalem. Sie staunen über meine Hilfe. Zehnter, Gott sagt, dieser Ort ist jetzt leer. Es gibt keine Menschen und keine Tiere mehr. Elfter, bald hört man wieder lachen und singen. Man feiert wieder Hochzeiten. Die Menschen danken Gott. Gott ist gut und lieb. Zwölfter, Gott sagt, hier ist es jetzt leer. Aber bald gibt es wieder Wiesen für Schafe. Dreizehnter, in allen Städten zählen die Hirten ihre Schafe. Das passiert auch im Land Benjamin. Vierzehnter, die Zeit kommt. Ich halte mein Versprechen. Ich helfe Israel und Juda. Fünfzehnter, dann kommt ein guter König. Er kommt aus der Familie von David. Er ist gerecht. Sechzehnter, in dieser Zeit ist Juda sicher. Jerusalem lebt in Frieden. Gott hilft uns. Siebzehnter, Gott sagt, David hat immer einen Sohn. Er ist für immer der König. Achtzehnter, auch die Priester bleiben immer da. Sie bringen Gott Opfer. Neunzehnter, Gott sprach noch einmal zu Jeremia. Zwanzigster, Gott sagt, der Tag und die Nacht kommen immer. Niemand kann das ändern. Einundzwanzigster, so bleibt auch mein Versprechen für David. Er hat immer einen Sohn als König. Auch die Leviten bleiben. 22. Die Sterne am Himmel kann niemand zählen. So viele Kinder bekommen David und die Leviten. 23. Gott sprach wieder zu Jeremia. 24. Die Leute sagen, Gott will sein Volk nicht mehr. Sie glauben nicht an Israel. 25. Gott sagt, ich habe Tag und Nacht gemacht. Ich habe die Welt gemacht. 26. Ich verlasse die Familie von Jakob nicht. Ein Sohn von David bleibt König. Er regiert über die Kinder von Abraham, Isaak und Jakob.